Da sind auch ihre möblierten Zimmer. Und schon allein wegen dieser Unterkunft war Rodion im Recht, als er vorhin ihren Pjotr Petrowitsch hinauswarf. Wie durfte er es wagen, sie in solchen Zimmern unterzubringen? Das ist ein Skandal! Wissen Sie, wer hier absteigt? Und Sie sind doch seine Braut. Ja, sind Sie seine Braut? Und nun sage ich Ihnen, dass Ihr Bräutigam demnach ein Schuft ist. Hören Sie, Herr Rasumichi, Sie vergessen sich, begann Pulcheria Alexandrowna. Ja, ja, Sie haben recht. Ich habe mich vergessen. Ich schäme mich, rief Rasumichi erschrocken. Aber, Sie können mir nicht böse sein, dass ich so rede. Denn ich sage es aufrichtig und nicht, weil, das wäre gemein, mit einem Wort, nicht, weil ich Sie, nun, also es ist nicht nötig, ich will nicht sagen, warum, ich darf es nicht. Wir haben alle gleich begriffen, als er hereinkam, dass dieser Mensch nicht in unsere Gesellschaft passt. Nicht, weil er mit gebrannten Locken vom Friseur kam, nicht, weil er sich beeilte, seinen Verstand zu zeigen, sondern weil er ein Rechner und Spekulant ist, weil er ein Geldmensch und Gauner ist, und das sieht man sofort. Sie denken, er sei klug? Nein, er ist ein Dummkopf. Nun, passt er denn zu Ihnen? Oh mein Gott. Sehen Sie, meine Damen. Er blieb plötzlich auf der Treppe stehen. Wenn die alle dort bei mir auch betrunken sind, dafür aber sind sie doch ehrlich und anständig. Und wenn wir auch faseln und lügen, denn ich lüge ja auch. Aber wir werden uns schließlich schon bis zur Wahrheit durchlügen, weil wir auf einem anständigen Weg gehen. Pjotr Petrowitsch jedoch geht nicht auf einem anständigen Weg. Ich habe wohl soeben auf Sie alle tüchtig geschimpft, aber ich achte Sie doch alle. Sogar Samjotow. Wenn ich ihn auch nicht achte, so liebe ich ihn doch. Denn er ist noch wie ein junger Hund. Selbst dieses Rind Sosimow, weil er auch anständig ist und seine Sache versteht. Aber genug. Nun ist alles gesagt und wird verziehen. Hm? Ist es verziehen? Ist es wirklich verziehen? Nun, gehen wir. Ich kenne diesen Korridor. Bin ein paar Mal hier gewesen. Sehen Sie hier? In Nummer 3 war einmal ein Skandal. Nun, wo wohnen Sie? Welche Nummer? 8? Aber schließen Sie sich für die Nacht ein. Lassen Sie niemand herein. In einer Viertelstunde kehre ich mit einer Nachricht zurück. Und dann noch einmal nach einer halben Stunde mit Sosimow. Sie werden sehen. Leben Sie wohl. Ich eile.